Die Sage Romulus, Remus und ein ziemlich mütterlicher Wolf. Lange bevor Rom zur Supermacht wurde, fing alles mit einem Drama à la Seifenoper an. Zwei Brüder, Romulus und Remus, wurden als Babys in einen Korb gesteckt und in den Fluss Tiber geworfen. Warum? Naja, ihr Onkel war machtgierig und Babys passten nicht in seinen Plan. Zum Glück hatte der Fluss einen guten Tag und spülte die beiden ans Ufer. Dort fanden sie eine Wölfin, ja, richtig gehört, die wohl dachte, ach, warum nicht? Ich hab heute noch nichts adoptiert. Sie säugte die Zwillinge wie ihre eigenen Kinder. Später wurden sie von einem Hirten aufgezogen, vermutlich, weil eine Wölfin eher schlecht im Unterrichten und Erziehen von Kindern ist. Als die Brüder erwachsen wurden, beschlossen sie, hey, lass uns eine Stadt gründen. Leider gab's da ein Problem. Wer soll der Boss sein? Romulus meinte, ich. Remus meinte, nö, ich. Und weil man in der Antike Konflikte gern mit Schwert statt Schere, Stein, Papier löste, endete der Streit tragisch. Romulus tötete Remus. Danach gründete Romulus allein die Stadt Rom, benannt nach sich selbst. Sehr bescheiden, der Mann. Die wahren Gründe, warum Rom wirklich da entstand, wo es ist. Stell dir vor, du willst eine Stadt bauen. Was brauchst du? Genau, einen Ort, der praktisch ist. Die alten Römer wussten das, oder sie hatten einfach eine gute Portion Glück. Was ja auch nicht schadet. Rom liegt an einer flachen Stelle des Flusses Tiber, ideal, um ihn zu durchqueren. Ob mit Pferd, Karren oder Sandale, so konnte man prima Handel treiben oder Dinge von A nach B bringen. Und der Tiber lieferte Wasser zum Trinken, Waschen und, wenn's gut lief, auch den einen oder anderen leckeren Fisch. Das Meer war auch nicht allzu weit weg, aber eben nicht direkt vor der Haustür. Ein echter Vorteil. So konnte man mit Schiffen Handel treiben, ohne ständig Angst vor Piratenbesuch haben zu müssen. Ein bisschen wie ein Haus in der Nähe der Stadt, mit perfekter Busanbindung, aber ohne die lärmenden Partynachbarn von nebenan. Und dann noch das Sahnehäubchen. Die Böden rund um Rom waren richtig schön fruchtbar. Perfekt für Ackerbau. Zwar keine Tomaten oder Pizza Margherita, noch nicht, aber Getreide, Linsen, Weinreben und Oliven wuchsen hier prächtig. Wer gut essen kann, bleibt gern. Das wussten auch schon die alten Römer. Rom wurde auf 7 Hügeln gebaut. Warum? Naja, wer oben sitzt, hat den besten Überblick. Man sieht früh, ob Besuch kommt, besonders wenn es ungebetene Gäste mit Schwert und schlechter Laune sind. Aber auch ganz praktisch gedacht. Bei Hochwasser blieben die Leute auf den Hügeln schön trocken. Während unten alles planschte, saß man oben gemütlich beim Wein. Win-win. Und mal ehrlich, eine Stadt, die mit 7 Hügeln beginnt, klingt gleich viel eindrucksvoller als Ort im Flachland. Man stelle sich vor, herzlich willkommen im Dorf der schlammigen Senke. Nee, dann doch lieber Rom.